Ja, liebe Anwesende, wir würden jetzt fortfahren und jetzt spricht Anja Nowak über Adorno, Realismus in der verwalteten Welt. Anja Nowak studierte allgemeine vergleichende Literaturwissenschaften und Theater-, Film- und Medienwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie ist auch noch aktuell an der Edition der kritischen Gesamtausgabe Walter Benjamins beteiligt und kümmert sich konkret um den Band 9, also Arbeiten für und über den Rundfunk. Aktuell ist sie ein bisschen von diesem Theaterthemenkomplex weggekommen und promoviert an der University of British Columbia zu der Frage Raum im Holocaust. 2012 publizierte sie die erste umfangreiche Studie zu Adornos Konzeption des Theaters unter dem Titel Elemente einer Ästhetik des Theatralen in Adornos ästhetischer Theorie. Darin arbeitete sie nicht nur eine Ästhetik des Theatralen bei Adorno heraus, sondern greift auch entschieden in die bisher recht eindimensionale oder eben dichotome Rezeption des Verhältnisses von Adorno zu zwei zentralen Figuren seiner Ästhetik ein, nämlich Brecht und Beckett. Ja, wir freuen uns sehr und damit übergebe ich dir das Wort. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das war auch sehr, sehr günstiges Timing, sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen weit gewesen für die Anreise. Mein Vortrag wird sich möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sogar ein bisschen von den vorhergehenden unterscheiden. In Adornos Ästhetik spielt der Realismus keine so absolut tragende Rolle. Und es lässt sich, wie so oft bei ihm, schwer ein völlig konsistenter Begriff entwickeln. Es ist aber durchaus möglich, den Realismus in seine Theorie einzuordnen und die verschiedenen Bemerkungen, die er macht, anhand von Grundannahmen seiner Ästhetik zu gruppieren. Es geht hier also nicht um die umfassende Darstellung einer völlig ausgereiften Theorie zum Realismus, sondern um die Versammlung einzelner Aspekte, die sich aus verschiedenen ästhetischen Schriften Adornos zusammentragen lassen. Adorno, das macht er an mehreren Stellen innerhalb seiner Ästhetik klar, betrachtet den Realismus in seinen Möglichkeiten relativ kritisch. Das heißt bei ihm keineswegs, dass er nicht einzelne Werke und Autoren durchaus wertschätzt, doch theoretisch grenzt er sich an vielen Stellen ab. Um seine Argumente einzuordnen, ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass große Teile von Adornos Kommentaren zum Begriff tatsächlich im Rahmen seiner streckenweise recht polemischen Auseinandersetzungen mit Lukács vorgebracht wurden und durch diesen direkten Disput auch deutlich geprägt sind. Adorno tritt ganz klar als Advokat der von Lukács als dekadent und formalistisch gescholtenen modernen Kunst auf und verteidigt diese wider den Realismus. Wir haben es also alles in allem eher mit einer Gegenposition zu tun. Der Gestus der Verteidigung ist vielen von Adornos Bemerkungen auch deutlich anzumerken, selbst da, wo er sie nicht mehr im Rahmen seines direkt auf Lukács bezogenen Essays Erpresste Versöhnung formuliert. Manchmal führt das, wie mir scheint zumindest, auch zu leichten argumentativen Unschärfen und Simplifikationen. Adorno bezieht sich zum Beispiel, wenn er vom Realismus spricht, oft sehr allgemein und undifferenziert auf ein Widerspiegelungs- und Abbildverständnis des Begriffs und tut damit vermutlich den Theorien derjenigen, gegen die er argumentiert, nicht immer Gerechtigkeit. Es soll nun aber an dieser Stelle weder darum gehen, den zugrunde liegenden Konflikt aufzurollen, noch darum, etwaige argumentative Vereinfachungen Adornos nachzuweisen. Dafür fehlt mir zumindest für Ersteres, zumindest, das muss ich zugeben, ein bisschen der Hintergrund. Aber am Ende finde ich oder vermute ich, dass es auch für die Fragestellung dieses Symposiums nicht in erster Linie interessant wäre, das zu tun. Und dass es sogar den Blick auf das, was man an Grundsatzfragen und Problematiken aus Adornos Kritik ableiten kann, eher verstellen würde. Zudem lässt sich Adornos Kritik am Realismus auch keineswegs auf diese Kontroverse mit Lukács reduzieren. Es kann also durchaus interessant sein, nachzuvollziehen, wie sich sein Verhältnis zum Realismus zu einem guten Stück eben auch folgerichtig aus den Grundannahmen seiner Ästhetik ergibt. In seiner kritischen Auseinandersetzung bezieht sich Adorno primär auf die Frage nach der Abbildung der Wirklichkeit, das heißt auf das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit. Und dabei spielt seine Diagnose über die Verfassung dieser Wirklichkeit, wie wir sehen werden, natürlich eine sehr zentrale Rolle. Wie immer sind Gesellschaftskritik und Ästhetik aufeinander verwiesen. Ein erstes Problem ergibt sich auch ganz direkt aus den gesellschaftskritischen Grundannahmen Adornos. Im Kontext der verwalteten Welt und des universellen Verblendungszusammenhangs lassen sich gesellschaftliche Strukturen nicht anhand ihrer äußeren Erscheinung erkennen. In seinem Essay Balzac-Lektüre konstatiert Adorno, der Realismus sei überholt, da er, Zitat, als Darstellung der Realität diese verfehlt. Zur Erläuterung bedient er sich eines Verweises auf Brecht und zitiert, Zitat, die Lage wird dadurch so kompliziert, dass weniger denn je eine einfache Wiedergabe der Realität etwas über die Realität aussagt. Eine Fotografie der Krupp-Werke oder der AEG ergibt beinahe nichts über diese Institute. Die eigentliche Realität ist in die Funktionale gerutscht. Die Verdinglichung der menschlichen Beziehungen, also etwa die Fabrik, gibt die letzteren nicht mehr heraus. Natürlich könnte man jetzt einwenden, dass es sich bei der realistischen Kunst ja nicht um eine rein fotografische Abbildung der Oberfläche des Gegebenen handelt. Und hier findet man, wie ich meine, zum Beispiel eine dieser bereits erwähnten argumentativen Unschärfen. Aber für Adorno erstreckt sich der Vorwurf tatsächlich auf alle Darstellungsformen, die durch ein direktes Verhältnis zur Wirklichkeit zu deren Erkenntnis beizutragen streben. Er markiert zumindest durch diesen Vorwurf einen ihrer Schwachpunkte, wie er sie wahrnimmt. Seiner Auffassung nach lässt der Realismus sich zu Schulden kommen, dass er schlicht die Fassade, die Oberfläche reproduziert und diese, so Adorno, trage zur Erkenntnis der eigentlichen Wirkungsprozesse nicht bei. Das heißt, die Bewegung hin zur Wirklichkeit, die im Grunde als eine Annäherung gedacht ist, wirkt nicht als solche. Ihre Verdopplung des Gegebenen ist mithin affirmativ nicht kritisch. So schreibt Adorno in Wörter ohne Lieder, Zitat, es wäre ernstlich zu fragen, ob realistische Romane überhaupt noch realistisch sind. Ob nicht die getreue Abbildung des Erscheinenden ungewollt all das mit übernimmt, was am Erscheinenden Schein ist und vergisst, was es verhüllt. Die Frage ist für Adorno sogar, ob der Realismus in einer Welt, in der das Vorherrschende durch die stete Wiederholung und Einübung, zum Beispiel innerhalb der Kulturindustrie, gewissermaßen naturalisiert wird und unhintergehbar scheint, ob in einer solchen Welt die Wiedergabe des Gegebenen diesem letztendlich nicht in die Hände spielt, zu seinem Bestand beiträgt. Er schreibt, dass, Zitat, je dichter und lückenloser die Oberfläche des gesellschaftlichen Lebensprozesses sich fügt, umso hermetischer diese als Schleier das Wesen verhüllt. Will der Roman seinem realistischen Erbe treu bleiben und sagen, wie es wirklich ist, so muss er auf einen Realismus verzichten, der, indem er die Fassade reproduziert, nur dieser bei ihrem Täuschungsgeschäfte hilft. Der direkte Weg, die Abbildung der Realität, ist also Adorno zufolge nicht gangbar, um die der spätkapitalistischen Welt zugrunde liegenden Prozesse zu erfassen. Er ist potenziell selbst ideologisch, zumindest aber nicht dazu in der Lage, das Wesentliche zur Darstellung zu bringen. Doch auch aus einem anderen Grund unterzieht Adorno die realistische Darstellungsweise der Kritik. Sie nähert sich, so Adorno, der Realität oftmals primär auf der Ebene des Stoffes. Hierdurch gerät sie in Konflikt mit einer der grundlegendsten Annahmen der adornoschen Ästhetik. Adorno stellt fest, Zitat, unter den Vermittlungen von Kunst und Gesellschaft ist die stoffliche, die Behandlung offen oder verhüllt gesellschaftlicher Gegenstände, die oberflächlichste und trügerischste. Für Adorno ist es vielmehr die Konstruktion, die formale Durchbildung eines Kunstwerks, durch die es sein Verhältnis zur Gesellschaft ausbildet. Nicht durch Aussage oder Intention des inhaltlich Dargestellten gewinnt das Kunstwerk an Ausdruckskraft, nur wenn sich diese subjektiven Elemente in der strikten Durchformung des Materials umsetzen, wird das Kunstwerk Adorno zufolge zu einem adäquaten Ausdruck der es umgebenden Realität. Die Realität drückt sich im Kunstwerk also nicht direkt aus, sondern immer nur ästhetisch vermittelt. So schreibt Adorno erneut in Bezug auf Lukács' Kritik der modernen Kunst in erpresste Versöhnung, Zitat, die Hegelsche Kritik am kantischen Formalismus in der Ästhetik ist, bei Lukács, versimpelt zu der Behauptung, dass in der modernen Kunst Stil, Form, Darstellungsmittel maßlos überschätzt seien. Als ob nicht Lukács wissen müsste, dass durch diese Momente Kunst als Erkenntnis von der wissenschaftlichen sich unterscheidet. Dass Kunstwerke, die indifferent wären gegen ihr Wie, ihren eigenen Begriff aufhöben. Was ihm Formalismus dünkt, meint, durch Konstruktion der Elemente und dem je eigenen Formengesetz, jene Immanenz des Sinnes, der Lukács nachhängt, anstatt, wie er selbst es für unmöglich hält und doch objektiv verficht, den Sinn von außen dekretorisch ins Gebilde hineinzuzerren. Es ist also das Wie, durch das das Kunstwerk sich von der philosophischen, soziologischen oder auch politischen Erkenntnis absetzt, sich von der reinen Aussage unterscheidet und potenziell über diese hinausweist. Und nur nebenher, es ist vielleicht auch wichtig, dabei daran zu erinnern, dass für Adorno tatsächlich Kunst eine Form der Erkenntnis ist. Er nennt es die begrifflose, die nicht begriffliche Erkenntnis, die aber, wenn sie ihre eigene Ausdrucksform ignoriert, beziehungsweise in Form von Aussagen und politischer Intention quasi die Register wechselt, gewissermaßen, so zumindest Adorno, hinter ihre Möglichkeiten zurückfällt. Darauf basiert sicher auch das für Adorno sehr typische, harsche und erstmal sehr absolut scheinende Urteil über Brecht, über den er in der ästhetischen Theorie schreibt: Brecht lehrte wohl nichts, was nicht unabhängig von seinen Stücken und bündiger in der Theorie erkannt worden wäre. Hier setzt auch Adornos generelle Kritik am Engagement in der Kunst an. Auf jeden Fall zurück zum Zitat. Adorno greift hier im Kontext der Realismusdebatte etwas auf, das auch in der ästhetischen Theorie immer wiederkehren wird: das Primat der Form. Geht auch Adorno natürlich nicht so weit, Kunst auf eine einzige Dimension festzulegen, so wird doch die Konstruktion, die Durchformung des Kunstwerks eindeutig zur Messlatte künstlerischer Qualität und letztendlich auch zur einzig tolerablen Form des Realitätsbezugs. Form ist für Adorno sedimentierter Inhalt. In ihr finden sich die Probleme oder, wie er es formuliert, die, Zitat, ungelösten Antagonismen der Realität wieder, und es sind nicht inhaltliche Bezüge oder Stellungnahmen, die das leisten. Form ist für Adorno, Zitat, der Ort des gesellschaftlichen Gehalts. Und er erläutert dies unter anderem am Beispiel Kafkas. Zitat: Gesellschaftlich entscheidet an den Kunstwerken, was an Inhalt aus ihren Formstrukturen spricht. Kafka, in dessen Werk der Monopolkapitalismus nur entfernt erscheint, kodifiziert am Abhub der verwalteten Welt getreuer und mächtiger, was den Menschen unter totalen gesellschaftlichen Bann widerfährt, als Romane über korrupte Industrietrusts. Es ist auch eben aus diesem Grund, dass Adorno über einen Autor wie Beckett sagen kann, dessen Werke seien realistisch. Realistischer allemal als die Produkte des sozialistischen Realismus. Und so schließt Adorno dann auch nach einer Analyse der Joyce'schen literarischen Verfahren in seinem Essay Voraussetzungen die Konvergenzen zwischen den formalistisch gescholtenen Romanen und der gesellschaftlichen Realität erlaubten, den sogenannten Formalismus als den wahren Realismus zu bezeichnen. Es besteht also, wie vermutlich deutlich wurde, eine klare Verbindung zwischen Adornos gesellschaftlicher Diagnose und der Erwartung, die er an eine Kunst heranträgt, die dieser gerecht werden soll. Das führt uns auch zu einem weiteren Aspekt, der in seiner Haltung zum Realismus eine Rolle spielt. Es ist das Leid des Menschen in der spätkapitalistischen Gesellschaft, aber vor allem das Grauen des Faschismus, die Adorno zufolge der realistischen Darstellung und im Prinzip aller Kunst ihre Grenzen aufzeigen. Kunst an sich ist für Adorno immer ein streng von der Realität Geschiedenes. Alle Versuche, diese Grenze zu durchbrechen, führen seiner Ansicht nach zu einer Aufhebung der Kunst selbst. Und das ist eine Idee, die natürlich im Kontext Theater, im Kontext Performance durchaus problematisch sein kann, aber das ist eine andere Geschichte. Was die Kunst von der Wirklichkeit trennt, ist ihr Scheincharakter. Und diesen kann sie nicht ablegen. Sie ist schlussendlich selbst nie Realität in gleichem Maße wie die äußere, nie, Zitat, in demselben Sinn wirklich wie die reale Gesellschaft. In der ästhetischen Theorie formuliert Adorno das folgendermaßen, Zitat: Soweit ihre Form nicht einfach identisch ist mit der Adäquanz an praktische Zwecke, sind sie, die Kunstwerke, auch wo ihre Faktur gar nicht scheinen will, stets noch Schein angesichts der Realität, von der sie sich durch ihre bloße Bestimmung als Kunstwerke differieren. Wenn Kunst nicht Gebrauchsgegenstand oder reale Situation ist, und in beiden Fällen wäre sie keine Kunst mehr, ist sie immer Schein. Und das bringt sie nun in ein durchaus problematisches Verhältnis zum eben zitierten Leid des Menschen. Dass sie dieses immer ästhetisch vermittelt, stattet das Dargestellte auch gegen alle Intentionen mit einer Sinnhaftigkeit aus, die der Realität Adornos Ansicht nach schon lange fehlt und die ihm deshalb hochgradig problematisch erscheint. Er schreibt: Was als realistische Kunst firmiert, injiziert dadurch, dass es als Kunst auftritt, der Realität Sinn. Die illusionslos abzubilden, solche Kunst sich anheischig macht. Das ist angesichts der Realität vorweg ideologisch. Die Unmöglichkeit von Realismus heute ist nicht bloß innerästhetisch, sondern ebenso aus der geschichtlichen Konstellation von Kunst und Realität zu folgern. Wie nun vollzieht sich diese quasi unfreiwillige Sinnstiftung? Wieder löst Adorno die Beantwortung dieser Frage nicht primär auf der inhaltlichen Ebene. Auch auf dieser führt er einige Beispiele an, doch am unhintergehbarsten wird das Problem auf der Ebene der Form. Denn die Sinnstiftung vollzieht sich, abgesehen von jeglicher inhaltlichen Haltung, schlicht durch den Akt der Formgebung selbst. Damit bringt Adorno die Kunst im Prinzip in ein Dilemma. Verzichtet sie auf Formgebung, dann hebt sie sich zumindest als Grenzwert gewissermaßen selbst auf, ist gar keine Kunst mehr. Gestaltet der kunstschaffende Form und sei diese auch noch so rudimentär, so stiftet diese in sich Sinn. Adorno führt dies in der ästhetischen Theorie am Beispiel der Dramenform aus, über die wir ja später im folgenden Vortrag noch mehr hören werden. Deren Komponenten erscheinen Adorno vor dem Hintergrund der geschichtlichen Erfahrung, das heißt spätestens vor dem Hintergrund des Holocaust, nicht mehr haltbar. Reproduzieren sie doch in ihrer Form eine Sinnhaftigkeit, die der äußeren Realität nicht zuzusprechen ist. Dabei ist Adornos Sinnbegriff im Hinblick auf das Kunstwerk mehrschichtig. In Versuch, das Endspiel zu verstehen, erläutert er, Zitat: Angewandt aufs Drama ist das Wort Sinn mehrdeutig. Es deckt gleichermaßen den metaphysischen Gehalt, der objektiv in der Komplexion des Artefakts sich darstellt, die Intention des Ganzen als eines Sinnzusammenhanges, den es von sich aus bedeutet, schließlich den Sinn der Worte und Sätze, welche die Personen sprechen und den ihrer Abfolge, den dialogischen. Doch auch für weniger offensichtlich sinngebundene Formen als das Drama gilt, dass die Konstruktion, die Ordnung ihrer Elemente sie unhintergehbar sinnstiftend macht. Gerade für den Realismus ist hier erneut die Rückbindung an Adornos gesellschaftliche Diagnose von größter Bedeutung. Widerspricht die Wirklichkeit in ihrer historischen Verfasstheit jeglicher Form der Sinngebung, so ist eine jede Sinngebung, die durch künstlerische Mittel gestaltet wird, von vornherein eine Missrepräsentation. Alle in der Formgebung implizierten Behauptungen von Sinn und Versöhnung werden damit ideologisch. Dieses Dilemma ist nun aber, wie Adorno im Beispiel Beckets ausführt, nicht durch ein Weniger an Form zu lösen, sondern allein durch eine bewusste Wendung der Form gegen ihre eigenen sinnstiftenden Qualitäten. Dadurch, dass das Kunstwerk, wie Adorno es formuliert, die Krise des Sinns auf sich nimmt, das ist quasi der einzige Weg, über den es diese Krise lösen kann oder austragen kann. Damit führt Adornos Argumentation zu einer Ablehnung künstlerischer Verfahrensweisen, die formale Gestaltung zum Beispiel zum Zwecke vermeintlich größerer Realitätsnähe in den Hintergrund treten lassen wollen. Zusätzlich wird das Gezeigte durch seine Form immer ästhetisch und als solches, und sei es nur geringfügig, genießbar. So schreibt Adorno exemplarisch über ein Überlebender von Warschau, das von ihm sonst so hochgeschätzten Schönberg. Zitat: Aber selbst der Überlebende von Warschau bleibt in der Aporie gefangen, der er autonome Gestaltung der zur Hölle gesteigerten Heteronomie rückhaltslos sich ausliefert. Ein peinliches gesellt sich der Komposition Schönbergs. Keineswegs das, woran man in Deutschland sich ärgert, weil es nichts zu verdrängen erlaubt, was man um jeden Preis verdrängen möchte. Aber indem es trotz aller Härte und Unversöhnlichkeit zum Bild gemacht wird, ist es doch, als ob die Scham vor den Opfern verletzt wäre. Aus diesen wird etwas bereitet. Kunstwerke der Welt zum Fraß vorgeworfen, die sie umbrachte. Die sogenannte künstlerische Gestaltung des nackten körperlichen Schmerzes, der mit Gewehrkolben niedergeknüppelten enthält, sei es noch so entfernt, das Potenzial Genuss herauszupressen. Die Moral, die der Kunst gebietet, es keine Sekunde zu vergessen, schlittert in den Abgrund ihres Gegenteils. Durchs ästhetische Stilisationsprinzip und gar das feierliche Gebet des Chors erscheint das unausdenkliche Schicksal noch, als hätte es irgend Sinn gehabt. Es wird verklärt, etwas von dem Grauen weggenommen. Damit allein schon widerfährt den Opfern Unrecht, während doch vor der Gerechtigkeit keine Kunst standhielte, die ihnen ausweicht. Dies zeigt, die beschriebene Problematik ist nicht zu umgehen. Und wie immer schätzt Adorno dasjenige Kunstwerk höher, das die Problematik eingesteht sich und sich ihr in seiner Verfassung stellt. Dem Realismus wäre aus dieser Perspektive gerade die Behauptung eines direkteren, unmittelbareren Zugangs zur Realität vorzuwerfen. Seine behauptete Nähe zur Wirklichkeit verschleiert den eigenen Kunstcharakter ebenso wie die unvermeidliche Ästhetisierung, die er an der Wirklichkeit vollzieht. So. Die ausgeführten Argumente haben hoffentlich verdeutlichen können, auf welcher Basis Adorno den Realismus als im Grunde nicht wirklich realistisch klassifiziert. Basierend auf einigen ästhetischen und gesellschaftskritischen Grundannahmen begreift er die mit dem Realismus kontrastierte formalistisch gescholtene Kunst schlussendlich als die adäquatere Darstellung der Wirklichkeit. Was bei Adorno natürlich immer schwierig ist, ist, dass er in seinem ausgesprochen restriktiven ästhetischen Urteil kaum irgendwas bestehen lässt. Es kann also, denke ich, kaum darum gehen, ihm in dieser Hinsicht im Detail und in aller Strenge zu folgen, weil dadurch das, was an künstlerischen Möglichkeiten bestehen bliebe, viel zu eingeschränkt wäre. Was man aber, denke ich, doch aus den Betrachtungen ableiten kann, ist eine gewisse Vorsicht und ein sehr kritischer Blick auf eben diese ideologischen Momente, die er häufig in den Vordergrund bringt. Und auch an Formen mit scheinbar unmittelbareren Zugang mit Vorliebe aufdeckt. Dankeschön. So, ja, wenn es jetzt eine Diskussionsmöglichkeit der Frage natürlich ohne Mikrofon zu sprechen, denke ich, verständlich, oder? Ich muss sagen, mich irritiert eine Sache bei Adorno doch sehr, und zwar, dass da, wo er Realismus kritisiert, meines Erachtens eigentlich das macht, was der Realismus als Kritik des Naturalismus macht, nämlich die Kritik irgendwie sowas wie bloße Erscheinungen abzubilden. Also eigentlich, ich habe so den Verdacht, dass Adorno da, wo er Realismus sagt, eigentlich korrekterweise Naturalismus sagen müsste und dann nämlich auch merken würde, dass er eigentlich mehr mit dem Realismus gemeint hat, als er denkt. Und dann würde ich nochmal nachfragen, ob es da eine Scheinung, genau Scheinung gibt, irgendwie der Begriff bei Adorno, genau wie, also wenn er auch zum Beispiel das Engagement kritisiert, macht ja was sehr Ähnliches, was man der Realismus als Kritik der Tendenz macht. Das ist, würde ich sagen, ist sehr analog. Und dann hattest du ja auch gesagt, Adorno versucht immer natürlich auch das Verhältnis von Wirklichkeit und Kunst zu sehen. Und dann kommt zum Beispiel so ein apodiktisches Urteil mit irgendwie Beckett ist realistischer als der sozialistische Realismus. Und denke ich, sage, Beckett schreibt nun auch nicht nur sozialistische Gesellschaften, bezieht sich ja durchaus auf eine andere Wirklichkeit. Also da sehe ich so ein bisschen den Bezugsrahmen des Arguments. Ich würde da auch zustimmen. Es gibt, er bezieht sich schon auch auf, also er macht eine Trennung Naturalismus und Realismus. Ich würde aber zustimmen, dass die nicht so ganz klar durchgehalten ist. Das ist möglicherweise eine Schwäche auch an meinem Arbeitsprinzip, weil das sozusagen sehr viel zusammenbringt aus verschiedenen Kontexten, weil es einfach, was eben aber auch wiederum mit Adornos Textverfassung zu tun hat, wo solche Sachen häufig eben so verstreut auftauchen. Und ich habe auch, das war das, was ich am Anfang so ein bisschen dazu sagen wollte, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er da an jeder Stelle einen derart klar definierten Gegner attackiert, sondern dass sich da Sachen vermischen und dass auch der Vorwurf des Engagements, also ich frage mich bei Adorno manchmal, ob er nicht auch an außen Dinge abarbeitet, die quasi zur Formulierung seiner eigenen Theorie dienen und diesen Zweck manchmal etwas mehr erfüllen als eine wirklich differenzierte, detaillierte Auseinandersetzung mit allem, was er da thematisiert. Und das würde ich in dem Kontext, glaube ich, ähnlich sehen. So, dass an vielen Stellen. Und dann auf der anderen Seite, interessanterweise, habe ich das Gefühl, also er macht ja viele eben solche, er bringt viele sehr klare Urteile, die dann auch im Prinzip das so dastehen lassen, als könnte da nichts mehr wachsen. Und nimmt dann aber auf der anderen Seite in anderen Momenten Sachen wieder zurück und macht, öffnet Sachen, die hinter diesen so drastischen Urteilen erstmal gar nicht mehr zu erwarten wären. Aber damit wird die Theorie auch schon so ein bisschen unausbalanciert und es macht es ein bisschen schwer, daraus eine wirklich differenzierte Auseinandersetzung mit einem Begriff, vor allem wenn es dann auch noch nicht einer seiner Kernbegriffe ist, rauszukristallisieren. Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf die Grundlage der Laus-Theorie, die andere auf die Folgen. Bei der Grundlage habe ich eine Vermutung, und ich wüsste gerne, ob die Vermutung richtig ist, dass dieser Umgang mit Literatur aus einem früheren, anderen Kunst, nämlich der Musik, auch mit zu erklären ist. Und dadurch, dass es die Musik mit abstrakterem Material zu tun hat als Literatur. Das wäre das eine. Und das andere, wie das, was die Folgen betrifft, da fand ich Theo Fürstmassage sehr sympathisch. Ich finde auch, dass viele Kunstwerke weiterhin gelten sollten, die aber nicht gelten lässt. Aber das ist mir ein bisschen nicht streng genug. Hm. Denn wenn die Theorie Adornos stimmen würde, dann müsste man vielleicht auch leider auch mit allen Schmerzen den Verlust die Schlussfolgerung ziehen, dass eben diese Kunstwerke ungenügend sind. Und wenn man die Rente will, müsste man eben zeigen, warum diese Theorie nicht im Vollmaße zutrifft. Das ist länger fassen. Ich würde tatsächlich auch eher Letzteres, also ich würde nicht sagen, sie trifft völlig zu, aber mir ist es zu schade um die ganze Kunst, die dann verloren geht, sondern ich würde tatsächlich sagen, ich empfinde viele Impulse und sehr viel auch von der Strenge und auch von dieser so ernst gemeinten Strenge, die in jedem Urteil bei ihm mitschwingt, durchaus relevant und wichtig. Würde daraus aber nicht den Schluss ziehen, ihm quasi überall damit hinzufolgen. Mal abgesehen davon, dass ich auch immer mich des Verdachts nicht ganz erwehren kann, dass es auch ein bisschen, mir fällt unglücklicherweise nichts Besseres ein, als Geschmackssache zu sagen. Ich habe manchmal, und das ist wirklich jetzt nicht so richtig gut fundiert, aber ich habe manchmal ein bisschen beschleicht mich der Eindruck, dass die Auswahl dessen, was er gelten lässt, sich zwar über seine Theorie sehr gut dann erklären lässt, aber ich habe das Gefühl, sie ist auch an manchen Stellen durchaus inkonsequent oder durchaus an manchen Stellen, wenn er sich mit etwas auseinandersetzt, was er für interessant hält und was mit seiner Theorie irgendwie resoniert. Dann im Detail und dann sehr genau, wobei auch da finde ich, zum Beispiel an Beckett kann man das auch sehen, extrem viel in Beckett hereinträgt, womit er auch Beckett, glaube ich, nicht unbedingt einen Gefallen tut immer. Also wo ich das Gefühl habe, dass an Beckett Dinge verloren gehen, wenn man sie bei aller Zuwendung, die er durch Adorno erfährt, wenn man ihn nur durch Adorno liest und versteht. Und das macht Adorno für mich einfach grundlegend nicht zu dem idealen Maßstab für alle ästhetische Urteile, was aber nicht für mich nicht außer Kraft setzt, dass viele Gedanken, die da drin stecken, durchaus, das glaube ich, unser Verhältnis zu Kunstwerken durchaus davon profitieren kann, wenn wir uns diese Fragen stellen. Über das mit der Musik muss ich nochmal nachdenken. Ich finde das einen interessanten Gedanken, aber ich könnte es nicht jetzt aus dem Stegreif, das wäre, ja, könnte ich nicht direkt. Aber ich finde, es klingt sehr naheliegend, leuchtet mir ein. Herr Lange, ich habe mich jetzt Ausführungen ziemlich weit eigentlich überzeugt, bis aufs Ende dann tatsächlich, worum es jetzt auch in der Diskussion ging. Wenn du die Adorno hier jetzt sozusagen als gelesen hast, dass nichts gelten lässt, nichts bestehen lässt, dass sich die Beurteile fällt, im Endeffekt eigentlich genau das nachgeben, dass er selber anstrengt und ein Leitbild errichten, also sprich ein Katalog von Do's und Don'ts in der Kunst, die zu befolgen sind, ohne dass es da sozusagen Diskussion geben kann drüber. Und ich will auch dann, also in mich gestellt vielleicht auch ein anderer Verdacht, nämlich der, dass das, was sein Denken in Kamen ausmacht, nämlich die Dialektik wiederum ein Stück weit abgeschnitten wird oder sehr einseitig gedeutet wird, auch als bei Theorien. Und würde dann ganz gerne nochmal da vielleicht eine andere Sicht darauf stark machen, nämlich dass es eher um eine Art Problemsicht geht. Also dass es in Adorno's Ästhetik eher darum geht, dann Probleme zu formulieren, die auch historische Probleme sind, die auch schon gezeigt haben. Deren Reflexion ja in gewisser Weise die bedingende Möglichkeit aller weiteren ästhetischen Arbeit macht. Und ich würde es eher sagen, so lesen, ich würde sagen, so müsste man auch was lesen wie das Lyrikdiktum, also was dann immer auch jemand setzt, aber wie das nicht. Ich glaube, dass es genau darum geht zu sagen, nicht, dass es gar keine Lyrik mehr gibt, draußen, es auch keine Lyrik mehr gibt, die sich sagen, diese Fragen die diese Fragen nicht stellt, ja. Und sich mit dem Problem nicht beschäftigt. Und so würde ich dann auch diese Sätze zu dem überlebenden Marschall zum Beispiel lesen. Ne? Und, also eher als Herausarbeiten von so Problemen abhängen und dann eben nicht als ein idealer Maßstab. Also ich glaube, das ist auch gerade immer gesagt, ich glaube, die ästhetische Theorie nach Adorno kann alles Mögliche sein, aber sie kann überhaupt keinen idealen Maßstab für irgendwas geben, sondern sie kann eher die Aufgabe stellen, sozusagen, auf die Art und Weise die historische Situation, die ästhetische Produktion in der historischen Situation in gewisser Weise zu begreifen. Und da würde ich auch tatsächlich die Strenge, die das auf der Problemebene stellt, doch stark machen, gerade gegen die Gegenwart, in der diese Strenge meiner Ansicht nach völlig verloren geht. Und zwar sowohl in der Produktion als auch in der Rezeption der ästhetischen Seite. Und wenn ich noch einen kurzen Punkt zu der Naturalismus-Realismus-Diskussion vielleicht eine Anmerkung, dass man da sich, glaube ich, auch mal in diesem Zusammenhang mit Gesellschaftstheorie auch Erkenntnistheorie und Philosophie auf der einen Seite angucken muss und auf der anderen Seite von ästhetischer Theorie der Adorno. Und dass da sozusagen diesen Realismusbegriff dann doch immer auch die Kritik an so, ich sage jetzt mal, leninistischer Abbilderkenntnistheorie schlägt, an so einen Diamant, der ja auch nicht zufällig dann mit dem sozialistischen Realismus, also dieser spezifischen ideologischen Form von Realismus, auch zusammenhängt. Aus deren Richtung der späte Lukács dann leider Gottes auch tatsächlich argumentiert. Ja. Und ich glaube, dass man diesen Zusammenhang unbedingt auch beachten muss, wenn man darüber redet. Und ich finde ja auch immer, den Punkt zu machen, er hat ja schon auch einen Punkt, also auch gegen und rechts sogar, wenn er sagt, dass sozusagen dort oft nur die Zirkulationssphäre, also sprich die Erscheinungssphäre, auftritt. Ja. Wenn man sich jetzt eine Aufführung der drei Boschnopper anguckt, dann finde ich, dass das eine durchaus Stellen gibt, wo eine Einladung zur kurze Kapitalismuskritik gerade drinsteckt. Also wenn man guckt, wie das sozusagen Restbildungsburger Publikum dann darauf reagiert, der Kapitalismus findet das wahrscheinlich alle Scheiße so, dann sieht man auch sehr gut, dass er, finde ich, einen scharfen Punkt eigentlich hat, dass es halt Gefahren sei, kurz und die natürlich recht nicht komplett erledigt ist und ich glaube auch nicht ein anderes Verhältnis zu Recht. Danke, dem kann ich auch, also gerade auch dem Anfang des Interviews für mich tatsächlich, ich würde dem voll zustimmen, sehe ich ähnlich und merke dabei, und das ist eigentlich immer, finde ich, ganz, ganz witzig, wenn man merkt, dass man selber in so Fallen tappt. Also, dass man, es gibt Dinge, an denen ich mich an Adorno abgearbeitet habe, wo ich einen Widerstand gegen Adorno in mir und in meiner Auseinandersetzung habe. Und der schleicht sich dann manchmal so gerade in den letzten Sätzen irgendwie nochmal rein, würde dem aber völlig zustimmen. Ich sehe das und das löst, das trennt eben genau diese beiden Ebenen auf, wo man auf der einen Seite nicht folgen braucht und will und auf der anderen Seite sagen kann, das ist doch sehr ernst zu nehmen. So, ja, danke. Also ich würde zu dieser Strenge, die hier scharf gemacht wurde und mal von mir und auch in meinem Vortrag, das ist also eine restriktive Kritik hier, dem würde ich nochmal entgegenstellen, dass eine Strenge ja auch nach unten die Ernsthaftigkeit beruht, nämlich die Ernsthaftigkeit, also dieser Lukács ist oder Brecht oder andere künstlerische Werke, Musik, bildende Kunst oder in anderen Bereichen, dass da auch die Ernsthaftigkeit drinsteckt, sich dem auch zu widmen. Ja. Und dass eben auch, dass diese, auch die Spannung und die Kraft und die Arbeit, die in der Herstellung von diesen Werken steckt, dass das eben auch einfach ernst genommen wird, eben, dass es einfach auch um viel geht. Also ich glaube, dass es auch nochmal einen Hinweis geben könnte zu der Frage, die Jakob am Anfang thematisiert hat, diese Realismus-Naturalismus-Frage, das hast du auch schon angedeutet, dass also diese Abarbeitung mit dem Lukács, die ganz am Anfang vom Vortrag kurz genannt wurde, das hat da ganz viel, das da viel zu holen ist in der Erklärung, warum also diese Frage von Realismus und wie viel Realismus ist in so einer vielleicht verkürzten Art und Weise, wie Adorno da gekoppelt, sprich, steckt, ist, dass ja Lukács davon ausgeht, dass aus einem bestimmten Realismus in der sozialistischen Kunst etwas Besseres erwächst. Und das ist genau das, was wogegen sich, denke ich, die Kritik Adornos an so eine Affirmation, an diese Sinnstiftung in Kunstwerken richtet, um zu sagen, das macht ja eben diesen sedimentierten Gehalt in den Werken, was auch Geschichte und was Leiden eben ist, das würde das sozusagen zu einer Notwendigkeit machen. Und ich glaube, das ist so ein Hinweis nochmal, warum diese Ernsthaftigkeit und Strenge nochmal das Verständnis, dass es um viel geht. Ja. Also dass eben auch dieses Vergangenheitens einfach sozusagen als ein Motor für die Großartigkeit der Werke affirmiert wird. Ja, und wie sowohl wie du es eben gesagt hast, wie sowohl die Auseinandersetzung, die Intensität der Auseinandersetzung Tribut zollt der Ernsthaftigkeit dessen, womit sich befasst wird und von beiden Seiten und worum es sowohl geht in gesellschaftlicher Sicht und worum es geht in dem, was man abwehrt und in dem, worum man da verhandelt. Und wo auch immer tatsächlich, wenn Adorno von Leid spricht, dann ist das kein leerer Begriff, dann ist das was zum Motor wird von eben einer solch ernsthaft betriebenen Theorie, da steckt was drin, dass ich auch irgendwie sehr, sehr relevant finde. Ja, deswegen ist so. Alles egal. Nee, ist kein so Spiel. Ja, und da ist es tatsächlich eine existenzielle Auseinandersetzung mit etwas, was nicht einfach nur nicht cool ist oder was nicht einfach nur alle blöd finden, sondern was wirklich existenziell bedrohlich erlebt wird in der Gesellschaftsverfassung, in dem, was es hervorgebracht hat und in dem, was es noch hervorbringen wird. So, ja. Danke. Lukas Kunst, du hast erlebt, dass die nicht für Adorno eine Möglichkeit des Erkenntnisses ist oder der Erkenntnisform. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Das ist eine interessante Frage. Mhm. Also die Konzeption ist quasi die, dass die Erkenntnis, die man in der Philosophie betreibt und die Erkenntnis, auf die er sich auch in seinem Handwerk bezieht, ist eine begriffliche Erkenntnis, die quasi nicht umhin kann, qua ihres Handwerkszeugs, nämlich der Begriffe, automatisch die Realität immer zu beschneiden. Also Begriffe kategorisieren, Begriffe ordnen und schneiden laut Adorno immer vom Besonderen ab. Es ist immer das Allgemeine, das die Benennung generiert und es ist das Besondere, das dabei immer gekürzt wird, dabei immer beschädigt. Und das ist etwas, was für ihn ein ganz zentraler Moment ist, der auch wiederum gesellschaftlich lesbar ist. Das ist auch relevant, das ist nicht einfach nur eine logische Operation, die da passiert, sondern das steht für eine Geisteshaltung. Das ist eine, die er in seiner eigenen Philosophie durch seine Schreibweise, durch seine Arbeitsweise bis zu einem gewissen Grad aufzufangen versucht. Also daher auch die große Affinität zum Essayistischen, eine Sprachlichkeit, die in gewisser Weise versucht, diesem Begrifflichen und diesem Gewalttätigen der begrifflichen Erkenntnis entgegenzuwirken. Und Kunst, und mein Eindruck ist fast, dass sozusagen Kunst da die Kunst, dass Kunst da quasi der fast das Ziel der Philosophie ist, oder dass sozusagen Kunst wie die, nicht das Ziel, aber die Ästhetik quasi was ist, wo fast seine Philosophie bis zu einem gewissen Grad zu sich selber kommt, weil sie das macht, nämlich sie expliziert die Kunst, die als Erkenntnisform sich nicht der Begriffe bedienen muss und trotzdem Erkenntnis der Realität ist, ohne diesen Aspekt des Beschneidenden zu haben. Und die Ästhetik und seine Kunst, seine Auseinandersetzung mit der Kunst ist quasi dann auf der begrifflichen Ebene der Versuch, das, was da im Kunstwerk erkannt wird und sich ausspricht, zu entschlüsseln, möglichst ohne ihm zu viel Gewalt anzutun. Hat das in irgendeiner Form... ja. Vielleicht eine Anmerkung dazu. Das übernimmt ja, was heißt übernimmt ja, was ein Vorbild findet, der bei Schelling, der sozusagen im Idealismus die Philosophie, also sozusagen sein System nicht abschließend mit der Philosophie in Szene tut, sondern eben der Kunst. Also die sozusagen die höchste Form der Erkenntnis bei Schelling ist nicht die Philosophie, sondern die Kunst, weil dort das Erkennen noch einmal aus sich heraus, sozusagen das Ich sich nochmal sich selbst gegenüberstellt. Das wäre nochmal die Frage, er beruft sich positiv auf Schelling in der Dialektik der Aufklärung, dass das Bürgertum an keiner Stelle der Kunst so viel Vertrauen gezollt hätte wie bei Schelling. Also in der Frage der Erkenntnis sozusagen. Aber was mich jetzt immer interessieren würde, weil mich das recht erstaunt hat, dass Adorno ja sozusagen polemisch gegen Lukács argumentiert, aber bei allem, was du gesagt hast, finden wir fast identische Formulierungen bei Lukács. Das heißt, Lukács sagt auch, die Expressionisten prallen an der Oberfläche ab, sie kommen nicht zum Wesen der Gesellschaft, sie bleiben am Abgrund kleben, sozusagen die Erscheinungsform, die eine ideologische ist, dringen nicht auf das Wesen vor. Und dann gibt es ein ähnliches Diktum, das sozusagen Kunst gestalten sollte. Und dann, also das Komische ist, dass sie in dieser Analyse scheinbar aus der Nase und dann diametral auseinandergehen. Also Adorno sozusagen auf den Formalismus oder auf die Form abhebt, während bei Lukács könnte man sagen, es ist so ein bisschen eine Art, naja, also die Form deckt dann die Erkenntnis wieder zu. Also bei Lukács gibt es so eine Tendenz, dass Kunst eigentlich nur Philosophie und Schleier ist und bei Adorno wäre sozusagen das Gegenteil, also am besten ist Philosophie der Kunst in gewisser Weise. Und da wäre jetzt die Frage, kann man das sozusagen aus ihrer Bestimmung des Wesens dieser Gesellschaft ableiten? Beziehungsweise wie würdest du sagen, dass Adorno es gefasst hat? Ein bisschen blöd ist dabei, dass ich relativ wenig Ahnung von Lukács habe. Das macht so, das war auch der Grund, also nicht der einzige Grund, aber das macht mich da so ein bisschen scheu. Also mein Eindruck über die reine Adorno-Lektüre war, dass es da auch einfach viel Übereinstimmung gibt und dass das auch nicht nur eine, nicht von Anfang an und nicht auf alles bezogen, so eine komplette Gegenläufigkeit gibt. Ich muss sagen, ich glaube, ich tue mich ein bisschen schwer, ohne genug Hintergrund bei Lukács zu haben. Also Lukács bestimmt ja dann ganz platt marxistisches Wesen der Gesellschaft als die kapitalistischen Naturgesetze. Würdest du sagen, dass es bei Dorn auch so bestimmt ist? Also, das wäre halt eine Frage. Ich glaube, dass Adorno sich ziemlich grundlegend von so sowohl von so klaren Lesarten als auch von den entsprechend klaren Lösungen oder also von den entsprechend klaren sehr, sehr distanziert. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich anbieten kann. Aber das... Wir sind gerade noch gut in der Zeit, Leute. Also du hast es zuerst gemeldet. Es besteht die Frage. Ja, es ist nur eine kurze Anmerkung, dass der Bezug bei, also Adorno bezieht sich auf positiv auf den frühen Lukács, Theorie des Romans, die in der Form negativ steht und eigentlich kritisch steht. Also das kann vielleicht dazu beitragen. Es ist schon bei Lukács sehr viel, was er sieht, vor allem in der Theorie des Romans, im bürgerlichen. Und daher kommen wir auf die Wahrnehmung. Aber dann halt ab der demokratischen Spiel in 20er, 30er Jahren. Ich glaube nicht. Also Geschichte und Lassen muss jetzt auch gar nicht. Also der Ding. Schließen wir an dieser Stelle, wir machen eine kurze Pause von. Also wenn ihr jetzt kein Problem habt, aber bis. 5, also dann haben wir jetzt noch ein bisschen Pause. Okay, dann denke ich. Ja, vielen Dank. Dankeschön.